Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen im Gespräch. Und dazu begrüßt Sie heute am Tag der Arbeit Gerhard Schröder. Flexibel, einsam, entgrenzt, ist das die Zukunft des digitalen Arbeitens? Darüber wollen wir reden in den kommenden 55 Minuten. Die Erfahrungen im und mit dem Homeoffice werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Wer profitiert davon? Wer leidet darunter? Und wie wollen wir das künftig gestalten? Und wie verändert sich die Arbeitswelt darüber hinaus durch die Digitalisierung? Darüber wollen wir diskutieren in dieser Sendung. Und zwar tun wir das mit Bettina Kohlrausch. Sie ist die Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Mit Oliver Stettes, er ist der Arbeitsmarktexperte des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Martin Kschiftschinski leitet die Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion am Wissenschaftszentrum Berlin. Und Vierter im Bunde ist Andreas Pfnür, Professor für Immobilienwirtschaft an der Technischen Universität Darmstadt. Herzlich willkommen in die Runde. Bettina Kohlrausch, Sie leiten das WSI in der Hans-Böckler-Stiftung. Sie sind auch Professorin an der Universität Paderborn. Wie gut klappt das, wenn alle im Homeoffice sind? Das ist, denke ich, unterschiedlich, wie gut das klappt. Wir haben Beschäftigte befragt, wie es ihnen im Homeoffice geht. Und man kann einerseits sehen, dass die Beschäftigten sich zum Beispiel schon wünschen, auch nach der Pandemie mehr im Homeoffice zu arbeiten, als sie das vorher getan haben. Das spricht ja dafür, dass es eigentlich ganz gut klappt. Aber wir haben auch festgestellt, dass viele Beschäftigte sagen, dass das Homeoffice oder die Kommunikation über digitale Medien den direkten Kontakt mit Kollegen oder auch Vorgesetzten nicht ersetzen kann. Wir haben festgestellt, dass die Beschäftigten klagen über Gefühle von Entgrenzung, also das Gefühl, dass Freizeit und Arbeit verschwimmen im Homeoffice. Gleichzeitig sagen auch viele, dass es ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon erleichtert, sodass ich sagen würde, es klappt ganz gut, es ist ein gemischtes Bild und man muss, glaube ich, jetzt darüber nachdenken, wenn wir dauerhaft und mehr im Homeoffice arbeiten wollen, welche Regeln brauchen wir dafür? Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen da im Homeoffice? Wie viel geht da verloren an Austausch, an Kommunikation? Naja, ich habe zunächst einmal das große Glück gehabt oder habe das Privileg, in einer Tätigkeit unterwegs zu sein, wo man grundsätzlich im Homeoffice unterwegs sein kann, sodass sich für mich im Grunde genommen gar nicht persönlich so viel selber geändert hat, außer dass ich deutlich weniger Dienstreisen habe als zuvor und vieles eben jetzt virtuell erfolgt und manches klappt sehr gut. Besser als gedacht manchmal auch, aber das persönliche Treffen, die persönliche Nähe, die geht einem dann schon abhanden und die fehlt dann auch an vielen Stellen. Andreas Pfnür, Sie haben einen Lehrstuhl für Immobilienwirtschaft an der Technischen Universität Darmstadt. Das heißt, Sie unterrichten auch, Sie lehren. Die Studierenden sehen Sie jetzt vermutlich auch nur noch über Videokonferenzen. Wie sehr leiden Sie da und auch die Studierenden darunter? Ja, was heißt leiden? Also wir machen tatsächlich seit einem Jahr digitale Lehre ausschließlich und das funktioniert in den Vorlesungen außergewöhnlich gut. Also wir waren alle sehr überrascht. Wir machen eine sehr gründliche Lehrevaluation. Die Studierenden bewerten jede unserer Vorlesungen sehr gründlich, sehr methodisch gemacht und diese Ergebnisse schneiden über die gesamte Universität, nicht nur in meinen Veranstaltungen, sehr positiv ab. Es leidet tatsächlich die Lehre da, wo Wissenschaft irgendwo auch ein sozialer Prozess ist. Und die Studierenden sind miteinander in Gruppenarbeiten natürlich auch nur per Zoom oder irgendwelcher digitaler Medien verbunden. Und da fehlt die persönliche Nähe. Und wir sind eine technische Universität. Das lebt eigentlich auch vom Theorie- und Praxisdialog, was wir machen. Und da fehlt die Praxiskomponente doch schon ein wenig. Martin Kschiftschinski vom Wissenschaftszentrum Berlin, arbeiten im Homeoffice. Vor einem Jahr war das eine Art Crashkurs, den wir da gestartet sind. Wir merken, das ist mehr als nur ein Internetzugang zu haben, sondern es ist auch ein kleiner Kulturwandel, der da vollzogen wird. Wie gut haben wir den aus Ihrer Sicht schon bewältigt? Weg von der Präsenzkultur hin zu digitalem Arbeiten? Ich glaube schon, dass sich da sehr viel gewandelt hat. Da wurde, glaube ich, viel auch tatsächlich durch die Pandemie auch an Wandel, an Führungskulturen auch erzwungen, zum Positiven durchaus. Und wir haben dabei dennoch sicherlich auch viele Betriebe, die da noch traditionalistisch sind, wenn ich jetzt wieder so ein bisschen in die Breite schaue, wo das als eine Übergangsphase angesehen wird und wo sicherlich jetzt schon so die Back-to-Office-Programme geplant werden. Insofern glaube ich, werden sich so die Arbeitswelten durchaus ein bisschen differenzieren zwischen Unternehmen, die das als eine Chance nutzen für einen Wandel, und solchen, wo das ein bisschen träger ablaufen wird. Und die Ursachen liegen sicherlich auch darin, inwieweit man schon vor der Pandemie Richtung Digitalisierung, auch Richtung bisschen offenerer Führungsstrukturen unterwegs war. Frau Kohlrausch, Sie untersuchen das ja jetzt schon seit langem. Was stellen Sie fest? Wie verbreitet ist denn Homeoffice jetzt auch beschleunigt durch die Pandemie? Wie viele Beschäftigte arbeiten mobil? Ja, wir haben aktuelle Zahlen allerdings vom Januar. Also nach der nochmal Verordnung auch zum Homeoffice, und haben wir festgestellt, dass 24% wirklich sagen, der Beschäftigten, die wir befragt haben, dass sie ausschließlich oder überwiegend von zu Hause arbeiten, und nochmal 14% an wechselnden Arbeitsorten. Also dass man sagen kann, so knapp 40% waren im Homeoffice mindestens ein- bis zweimal die Woche. Und wenn man das vergleicht, wie viel war das vor Corona? Vermutlich im einstelligen Bereich. Ja, also deutlich weniger. An wechselnden Arbeitsorten hatten wir da 13% und überwiegend von zu Hause nur 4. Also das ist schon ein enormer Anstieg. Allerdings ist es dann auch im Verlauf der Pandemie nochmal wieder runtergegangen, als sich die Situation auch im Sommer entspannt hat. Und auch im November waren wir erst bei 14% von Leuten, die überwiegend im Homeoffice gearbeitet haben, also zu Beginn der dritten Welle. Herr Stettes, Herr Kschifschinski hat das schon angesprochen. Es gibt einige, die sind da ein bisschen träger, die sind da ein bisschen zögerlicher bei dem Gang ins Homeoffice. Welche Bereiche sind das? Wo stellen Sie fest, da gibt es mehr Vorbehalte gegen mobiles Arbeiten, auch in der Pandemie? Naja, lassen Sie mich vorausschicken, dass der Umstand, ob man mobiles Arbeiten anbietet oder Homeoffice oder wie man diese Spielart auch immer nennen möchte, das ist jetzt weder was Gutes noch was Schlechtes, sondern das muss eine Arbeitsform sein, die passt. Und ob die passt, das hat vielerlei Gründe, die darüber am Ende den Ausschlag geben. Das hängt von der Tätigkeit zunächst einmal ab, das ist aber schon fast die Binse. Und dann hängt es aber von Faktoren ab, die eine Rolle spielen. Welche Menschen haben wir da eigentlich? Und welche Menschen arbeiten an einer bestimmten Aufgabe? Wie sind die Führungskräfte? Und das muss immer passen. Das ist eben von Ort zu Ort sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich hat Herr Schinzitzki recht, wenn er sagt, naja, wir sehen, dass da so manches, was vielleicht vor Corona, wo Vorbehalte existiert haben, das hat sich möglicherweise aufgelöst. Und da sind die Erfahrungen auch gute. Aber wir haben eben auch viele Bereiche, wo wir feststellen müssen, da funktioniert Homeoffice mehr recht als schlecht. Und das ist vielleicht das Entscheidende. Wir dürfen nicht verwechseln, dass Homeoffice in Pandemiezeiten nicht das gleiche ist wie Homeoffice im Regelbetrieb. Und das muss man immer im Auge behalten, wenn man darüber spricht, wie sieht denn potenziell die Zukunft aus, weil momentan steht die Reduzierung des Infektionsrisikos an vorderster Stelle, und die Faktoren, die sonst in den Abwägeprozess zum Beispiel zwischen einer Führungskraft, einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter herangezogen werden, die spielen jetzt hier eine untergeordnete Rolle derzeit. Herr Pfnür, Sie haben untersucht, wie es denn um die Zufriedenheit der Beschäftigten im Homeoffice steht und wovon das abhängt. Was sind da so die entscheidenden Ergebnisse? Unter welchen Bedingungen kommen die gut klar mit Homeoffice? Also vielleicht mal vorweg, wir haben nur Leute befragt, die tatsächlich Erfahrungen im Homeoffice gemacht haben, auch schon vor der Pandemie. Und so gesehen sind wir jetzt in etwas anderen Sample als das, was gerade angesprochen worden ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, das hängt sehr stark davon ab, in welchen räumlichen Verhältnissen die Leute arbeiten. Das heißt, welche Qualität die Wohnung hat. Und da natürlich an allererster Stelle, habe ich da ein eigenes Arbeitszimmer? Habe ich eine gute Belichtung? Habe ich eine gute Belüftung? Und der zweite Aspekt ist ganz klar die Frage, bin ich eigentlich von meinen soziologischen und meinen psychologischen Voraussetzungen in der Lage, zu Hause zu arbeiten. Wir stellen fest, dass es von den Persönlichkeitsmerkmalen der Personen her einigen leichter fällt, die einfach genauer arbeiten, die von den Persönlichkeitsmerkmalen her eher auch nicht so sehr auf den Sozialkontakt aus sind. Leute, die vielleicht auch eher weniger in Stress kommen, wenn sie mit Technik zu tun haben, dann sind wir beim nächsten Punkt. Die Leute müssen eigentlich mit der Technik zu Hause umgehen können. Und last but not least haben wir natürlich die Situation, dass die Leute auch Jobs brauchen, die man alleine von zu Hause so verrichten kann, dass man da nicht sofort an seine Grenzen stößt, was den Prozess angeht. Das heißt, vor allen Dingen Leute, die schon im Beruf erfahren sind, fühlen sich relativ schnell auch im Homeoffice wohl. Und Berufsanfänger, Leute, die vielleicht gerade aus den Universitäten kommen, denen noch die Erfahrung fehlt im Arbeitsprozess, denen fehlt natürlich die Unterstützung der Kollegen zu Hause. Und denen fehlt möglicherweise auch das eigene Vermögen, das ist dann wiederum der nächste Punkt, dass sie tatsächlich konzentriert arbeiten können und wissen, wie so ein Arbeitsalltag zu strukturieren ist. Frau Kohlrausch, deckt sich das mit Ihren Untersuchungen? Wohnsituation, ist das ein entscheidender Punkt? Also in unseren Untersuchungen haben wir die Wohnsituation jetzt nicht in Verbindung dazu gesetzt, aber ich kenne das aus anderen Studien, finde das ausgesprochen plausibel, dass man Platz braucht, um gut arbeiten zu können. Wir haben ganz generell festgestellt, dass Menschen das Homeoffice weniger belastend finden, wenn es Regeln gibt fürs Homeoffice. Also sei es mit der Ausstattung von digitalen Möglichkeiten oder was Arbeitszeiten angeht. Das heißt, Homeoffice, und das haben auch schon Untersuchungen, die schon, also schon vor der Pandemie dazu gab, funktioniert eigentlich immer dann gut, wenn Erwartungen auch klar sind, wenn Arbeitsaufträge klar sind, wenn die Rahmenbedingungen einfach ziemlich gut geklärt sind, dann funktioniert das Homeoffice gut. Sind die Rahmenbedingungen denn klar, wenn es ein Telearbeitsplatz ist und als solcher eingerichtet ist? Da gibt es klare Regeln, aber häufig wird das ja umgangen, indem einfach gesagt wird, das ist jetzt mobiles Arbeiten. Genau. Sind die Regeln klar genug? Ich würde sagen, die Regeln sind nicht klar genug. Ich denke, dass wir nicht zu den Zahlen zurückkommen, die wir vor der Pandemie hatten, was die Leute angeht, die im Homeoffice arbeiten. Und in der Tat, Homeoffice ist ja ein Begriff, den es rechtlich überhaupt nicht gibt. Also es gibt Telearbeit, aber Homeoffice hat sich irgendwie so eingebürgert jetzt in der Pandemie. Und wenn Menschen zu Hause arbeiten, muss das klarer geregelt werden. Das heißt, wir brauchen nicht nur Regelungen dafür, dass Menschen einen Rechtsanspruch haben, zu Hause zu arbeiten, wenn sie wollen. Das ist ja die eine Sache, die diskutiert wird, sondern dann muss auch geklärt werden, unter welchen Bedingungen, also welche Ausstattung brauchen Sie, welchen Gesundheitsschutz, wie regeln wir die Datensicherheit, wie regeln wir Phasen und Zeiten von Nichterreichbarkeit, also wie können wir diese, was ich eben schon beschrieben habe, diese Entgrenzung, dass man das Gefühl hat, ich muss permanent erreichbar sein, wie kann man all diese Dinge regeln und in den Griff kriegen? Und ich glaube, das sind einfach, das haben wir jetzt gelernt, Voraussetzungen dafür, dass das gut funktionieren kann. Und davon, würde ich sagen, profitieren dann am Ende auch alle. Natürlich die Beschäftigten, weil es ihnen besser geht, aber denke auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen profitieren von Beschäftigten, die zufrieden sind, weil sie dann einfach leistungsfähiger sind. Herr Stettes, lassen die Arbeitgeber da die Beschäftigten ein bisschen im Regen stehen, indem sie sagen, so, du arbeitest jetzt im Homeoffice und wie du das machst mit eigenem Computer, mit eigener WLAN-Verbindung, das ist dann dir überlassen? Nein, das lassen sie nicht, und das bringt mich nochmal zu dem Punkt, wir müssen unterscheiden Homeoffice jetzt und Homeoffice im Regelbetrieb. Weil im Regelbetrieb ist es so, dass in den Zeiten vor Corona erfolgte sozusagen das Homeoffice, das mobile Arbeiten auf Wunsch der Beschäftigten. Und dann wurde geguckt, unter welchen Voraussetzungen funktioniert das, klappt das im Team und in welcher Form können wir das einrichten. Und derzeit ist es so, dass die Unternehmen und die Beschäftigten natürlich ein Interesse haben, das Infektionsrisiko möglichst zu minimieren, und die Unternehmen versuchen gerade dort, wo zum Beispiel die Ausstattung ist, das Problem war, das zu beheben, und wie die Befragungen signalisieren uns, dass die Beschäftigten sich auch entsprechend unterstützt fühlen. Das heißt also, da wird niemand im Regen stehen gelassen. Ich würde Frau Kohlrausch in einem recht geben, wir brauchen Regeln. Ich glaube, wo wir uns sicherlich unterscheiden werden, ist, wo werden die Regeln am Ende des Tages festgelegt? Gibt es dafür ein Erfordernis für gesetzliche Regelungen? Da wird sicherlich Frau Kohlrausch eher sagen, ja, da brauchen wir das eine oder das andere. Oder brauchen wir eine tarifvertragliche oder eine Flankierung durch eine Betriebsvereinbarung, wo ein Betriebsrat existiert, darüber kann man sprechen. Oder reichen verbindliche Regeln zwischen zum Beispiel Führungskraft und Beschäftigten? Klar ist, wir brauchen Regeln, was die Ansprache angeht, was die Kommunikation angeht. Aber wir brauchen auch ein klares Verständnis dafür, dass jemand, der im Homeoffice arbeitet, dass er oder sie auch mehr Verantwortung dafür trägt, wie der Arbeitsalltag aussieht, wie die Arbeitsaufgaben organisiert sind und was auch die Arbeitszeitregeln angeht. Herr Pnöhr, Herr Kschiftschinski, was muss da geregelt werden? Mit dem Laptop am Küchentisch sitzen, das kann in der Not funktionieren, aber auf Dauer nicht. Wie regelt man das? Vielleicht hätte ich da noch einen kleinen Widerspruch vorweg. Also unsere Studie zeigt eins, das zentrale Element dafür, dass Homeoffice zu mehr Arbeitszufriedenheit und mehr Produktivität führt, ist die unbedingte Freiwilligkeit. Also wir müssen eigentlich denjenigen, die zu Hause arbeiten, das selbst überlassen, wie viel und welche Tätigkeiten sie zu Hause wahrnehmen wollen. Und was in unserer Studie rausgekommen ist, ist, dass die Leute, die wir befragt haben, vor der Studie ungefähr 25% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice wahrgenommen haben und auch nach der Studie eigentlich wieder zu diesen 25% zurückkehren wollen. Und wenn wir mal gucken, was eigentlich Erfolgsvoraussetzungen für produktives und glückliches Arbeiten zu Hause sind, dann stellen wir fest, dass wir da so eine Effizienzlinse haben von ungefähr 25% der Tätigkeiten. Wie gesagt, was ist damit gemeint? Es geht darum, dass die Leute, ja, was ist damit gemeint? Also sie können ungefähr 60% der Arbeiten von zu Hause überhaupt verrichten, sagen uns unsere Befragten. Sie sagen, dass sie in etwa in 2/3 der Fälle zu Hause arbeiten können. Das heißt, räumlich die Voraussetzungen haben, nicht im Einzimmer-Apartment, sondern einen schönen Arbeitsplatz zu Hause haben. Und sie sind in etwa zu 60% von den Persönlichkeitsmerkmalen her dafür eigentlich prädestiniert, von zu Hause zu arbeiten. Und wenn sie das, diese drei Elemente zum Schnitt bringen, dann kommen sie ungefähr auf 25% der Arbeitszeit. Das ist ungefähr der Status quo, den wir heute haben. Jetzt können die Unternehmen natürlich daran arbeiten, das auszudehnen, weil wir haben festgestellt, dass diejenigen, die in dieser Effizienzlinse sind, deutlich produktiver sind, als sie es früher im Firmenbüro gewesen sind. Das ist also durchaus anstrebenswert, die Leute, die da freiwillig zu Hause sind, auch zu Hause arbeiten zu lassen. Und da müsste man jetzt als Unternehmen angreifen und müsste sagen, okay, wir versuchen diese Linse zu vergrößern. Beispielsweise, dass wir Leute vielleicht in dritte Arbeitsorte schicken und nicht nach Hause, wenn sie nicht die Voraussetzungen zu Hause in ihrem Büro haben. Oder dadurch, dass man einfach die Arbeitsprozesse verändert, wenn die Arbeitsbedingungen vielleicht nicht so sind, dass man sie derzeit von zu Hause wahrnehmen kann. Also die Idee müsste eigentlich sein, die Leute freiwillig zu Hause arbeiten zu lassen. Und wenn wir jetzt anfangen, das zu regeln, hätte ich eigentlich die Befürchtung, dass man relativ schnell gut gemeinte Dinge auch in eine Richtung lenkt, dass Leute, die eigentlich gar nicht zu Hause arbeiten können, es doch tun müssen, weil einfach viel Bürokratie da entsteht, die am Ende des Tages darin mündet, dass man Leute nach Hause schickt, die da vielleicht gar nicht geeignet sind. Wer kann zum Homeoffice verpflichtet werden? Ich bin mir jetzt nicht sicher verpflichtet. Ich glaube, den Punkt, den gerade Herr Pfnür angesprochen hat, das wäre ja eine zentrale Regel eben, die man festschreiben sollte, dieses Prinzip der Freiwilligkeit von Homeoffice. Und ich glaube, auch einige andere Punkte sind ja auch schon gefallen, dass wir Regeln für die Arbeitszeit brauchen, auch für die Registrierung, für die Erfassung der Arbeitszeit und auch Regeln für die Ausstattung der Arbeitsplätze. Und da glaube ich auch, dass quasi wir im Moment noch in einer Ausnahmesituation sind. Ich kriege aber in vielen Betrieben ja auch Diskussionen mit, in denen es eben um die zukünftige Ausgestaltung dieser Regeln geht. Insofern glaube ich, wird so eine Regulierung auf jeden Fall kommen. Ich würde noch einen Punkt nur dazu setzen wollen. Ich glaube, dass trotz aller Regeln mehr Flexibilität immer auch etwas mehr Entgrenzung bedeuten wird. Dem wird man nicht ganz entkommen, weil man will ja diese Flexibilität haben, um eben auch mal nicht zwischen 8 und 16 Uhr zu arbeiten, sondern sich da vielleicht um Kinder zu kümmern oder andere Sachen zu machen oder zum Arzt zu gehen und dann eben abends oder zu anderen Zeiten seine Arbeit nachzuholen. Das heißt, ich glaube auch das Thema Coaching von Führungskräften, von Mitarbeitern im Umgang mit dieser Lage, das wird auch nochmal ein wichtiges Thema sein in den Unternehmen, weil man kann die Beschäftigten, aber auch viele Führungskräfte nicht einfach so in diese Situation reinschmeißen. Frau Kohlrausch, eine Zahl in den Studien, die Sie gemacht haben, hat mich überrascht. Da steht, 77% der Beschäftigten, die viel im Homeoffice arbeiten, sind damit zufrieden. Das klingt viel, wo wir doch oft hören, Sie haben das auch angeführt, Leute fühlen sich auch einsam, denen fehlt Kommunikation, die fühlen sich oft überfordert. 77%, das klingt nach einem sehr guten Ergebnis, nach einem sehr guten Resultat. Ich würde gerne einmal ganz kurz noch mal was zu den Regeln sagen, weil mir das wichtig ist. Für mich wäre auch tatsächlich die wichtigste Regel, die auch, wenn man einen Rechtsanspruch auf das Homeoffice formuliert, wofür ich wäre, ist die wichtigste Regel sicherlich Freiwilligkeit. Aber damit allein ist es einfach nicht getan. Was wir nicht vergessen dürfen, auch die Art, wie wir, die wir jetzt virtuell zumindest zusammensitzen, arbeiten, ist ja nicht typisch. Und Arbeitsverhältnisse sind Machtverhältnisse und wir mögen sehr viel Autonomie in der Ausgestaltung haben. Viele andere haben es nicht. Und in diesem Machtverhältnis muss man eben, glaube ich schon, dass es wichtig ist, die Beschäftigten eben ihnen Rechte an die Hand geben, in denen sie eben ihr Arbeitsschutz und ihre Arbeitszeiten gesichert sind. Das halte ich für eine ganz wichtige Voraussetzung, dass es funktioniert. Und wie regelt man das? Ja, zum Beispiel, indem man die Betriebsräten die Möglichkeit gibt, und zwar verbindlich mit das Homeoffice mit auszugestalten, indem man Zeiten der Nichterreichbarkeit definiert, indem man Arbeitsschutz, also bestimmte Ausstattung definiert. Also ich bringe immer gerne das Beispiel, dass ich im Büro meinen Schreibtisch nicht ans Fenster stellen darf, weil das schlecht für meine Augen ist. Und ob ich hier jetzt irgendwie auf dem Küchenboden sitze, interessiert niemanden. Und auch wenn man sicherlich zu Hause mehr Flexibilität hat, muss es da ja dann doch noch Möglichkeiten geben, auch da Gesundheitsschutz und einen vernünftigen Arbeitsplatz und eine vernünftige Ausstattung zu gewährleisten, damit einfach gut gearbeitet werden kann. Und ich werde auch mal sagen, die Corona-Zeit war eine besondere und auch ich habe lieber einen krummen Rücken als Corona, aber irgendwann müssen wir, glaube ich, darüber reden, wie man sowas auch in dauerhafte Strukturen überführen kann. Und da glaube ich, dass es eben doch einfach verbindliche Regeln braucht. Und jetzt zur Zufriedenheit. Ich glaube, dass die Menschen schon stark profitieren von dieser höheren Flexibilität in Bezug auf Zeit und Ort. Und dass es gleichzeitig eine ambivalente Erfahrung ist, weil sie eben auch ihre Kollegen vermissen. Aber ganz viele sagen ja auch, dass es ihnen zum Beispiel die Vereinbarkeit erleichtert. Und dann geht es darum, auch gerade bei der Vereinbarkeit, glaube ich, nochmal Rahmenbedingungen zu schaffen, die da eben nicht zu einer Überlastung führen. Also was mir ganz wichtig ist, ist zu sagen, das Homeoffice ist jetzt aber keine Möglichkeit, gleichzeitig Kinder zu betreuen. Ja, also ich meine, wir alle haben es jetzt, glaube ich, oder die Kinder haben gemacht in der Pandemie und wissen, das geht eigentlich nicht. Und das heißt, es kann nicht sagen, wir sind jetzt, der Staat ist weniger in der Pflicht, irgendwie Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen, weil die Eltern sind ja zu Hause, dann können die es ja prima selber machen. Aber wenn man da irgendwie Entlastung schafft, dann glaube ich schon auch, dass einfach, weil Arbeitswege wegfallen oder weil man wirklich mal zwischendurch das Essen machen kann oder sich auch mal bei den Hausaufgaben daneben setzen kann, Beschäftigte von dieser anderen neuen Flexibilität durchaus auch profitieren. Herr Kschepczynski, Jutta Almendinger, die Chefin des WZB, des Wissenschaftszentrums Berlin, die hat eingewandt, die eigentlichen Verlierer im Homeoffice sind die Frauen. Es kommt zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen, weil wenn massenhaft Homeoffice gemacht wird, dann sind die es, an denen vor allem dann die Familienarbeit, die Erziehungsarbeit hängen bleibt. Teilen Sie diese Kritik? Naja, wir beobachten natürlich jetzt in Pandemiezeiten, dass die, Frau Kohlrausch hat das ja auch gerade angesprochen, dass die zusätzliche Sorgearbeit, Betreuung von Kindern, auch teilweise von anderen Familienangehörigen, von den Eltern und da doch überwiegend von den Frauen übernommen wurde. Das heißt, in der Pandemie sehen wir durchaus, dass es da eine Ungleichverteilung gibt, dass Männer im Durchschnitt, ja, also ich hole schon meine Kinder da auch und gucke auch nach denen selbst, aber wir sehen schon, dass auch im Durchschnitt teilweise bei Männern sogar die Überstunden zugenommen haben und dass eben die Verteilung der Sorgearbeit ungleichmäßig ist. Insofern sind Frauen, denke ich schon, oder tragen deutlich stärker die Lasten jetzt der Pandemie. Jetzt habe ich natürlich schon die Hoffnung, dass auch das, die staatliche Kinderversorgung, die Schulen, dass sich das natürlich erstens normalisiert nach der Pandemie und zweitens, dass es sich auch weiter was ändert, auch an den Geschlechterverhältnissen und der Arbeitsteilung im Haushalt. Insofern muss man natürlich auch die besondere Pandemiesituation sehen. Eine Retraditionalisierung, ja, die Gefahr gibt es aber. Herr Pnür, Sie, Frau Kohlrausch, bitte. Ja, weil wir dazu tatsächlich auch Befunde in unserer Studie haben, oder wir haben zwei Befunde, die ein bisschen widersprüchlich sind. Vor der Pandemie haben das Kolleginnen von mir mal untersucht und festgestellt, wenn beide ins Homeoffice wechseln, Mann und Frau, dann investiert, also geht bei der Frau die unbezahlte Zeit, also die Zeit für die Hausarbeit hoch und beim Mann vor allen Dingen die Erwerbsarbeit. Also diese neue gewonnene Zeit geht bei Frauen eher in die Familie und bei Männern in ihre Karriere. Das würde dafür sprechen, dass es tatsächlich die Geschlechterungleichheit verschärft. Wir haben jetzt aber in der Pandemie gesehen, dass da, wo die Väter ins Homeoffice gehen, man häufiger positive Entwicklung hat, dass die Männer also mehr machen, sodass ich sagen würde, das kann auch vielleicht ein Fenster sein auf zu mehr Geschlechter Gleichheit. Das hängt wahrscheinlich einfach auch von den Rahmenbedingungen. Herr Pnüel, Sie haben noch einen Befund, den ich ganz bemerkenswert fand, zugespitzt formuliert. Homeoffice führt zu einer Zweiklassengesellschaft. Das heißt, letztlich ist das eine schöne Sache für Akademiker, für Gutverdienende, die in großen Wohnungen sitzen, die sich da ein eigenes Arbeitszimmer einrichten können. Für die weniger Gutverdienenden ist das eher eine Last. Kann man das so sagen? Das kann man ganz genauso sagen und da kommen viele Dinge zusammen. Also wir haben viele Korrelationen gesehen. Die Gutverdiener sind in der Regel welche, die im Beruf schon auch mindestens mal in der mittleren Position sind. Diejenigen, die in der mittleren Position sind, kommen zu Hause sehr gut zurecht. Das hatte ich gerade eben schon ausgeführt. Wir haben dann die Situation, dass die in der Regel in sehr schönen Wohnungen leben. Wir haben festgestellt, es hat auch sehr viel damit zu tun, in welchen Stadtteilen, in welchen Dörfern leben sie. Da, wo eine angenehme Umgebung ist, wo eine tolle Nachbarschaft ist, wo tolle Restaurants für mittags mal da sind, ja, da ist es sehr viel einfacher, im Homeoffice zufrieden zu sein, als wenn man jetzt irgendwo, ich sag mal, im Vorort ist, wo vielleicht eine Plattenbausiedlung stattfindet. Da kommen viele Dinge zusammen, die sich genau so zuspitzen lassen, wie Sie es gesagt haben. Wir erleben tatsächlich, dass diejenigen, denen es gut geht, die Freiheiten des Homeoffice genießen, die von zu Hause sehr viel produktiver teilweise auch noch arbeiten können als aus dem Büro. Und diejenigen Leute, die weniger Einkommen haben, die in der Regel auch noch jünger sind, das ist auch noch eine ganz wichtige Nachricht. Ich glaube, die tatsächlichen Verlierer des Homeoffice sind die Jüngeren am Ende des Tages. Weil denen die sozialen Kontakte dann tatsächlich fehlen, angefangen davon, dass wir festgestellt haben, dass diejenigen Leute, die nicht verheiratet sind, zu Hause signifikant weniger zufrieden sind als die Verheirateten. Das hat möglicherweise was mit dem Heiratsmarkt Würmer zu tun. Ja, also wir reden über die Jüngeren, die tatsächlich die Verlierer der Pandemie sind, die oftmals aber auch diejenigen sind, die noch weniger Vermögen haben, kleinere Wohnungen haben und noch nicht die höheren Positionen. Also das ist vielleicht eine Sache, die dazugehört. Es geht nicht nur um das Vermögen, es geht auch um Jung gegen Alt. Was folgt daraus? Wie kann man darauf reagieren? Einerseits Wohnsituation, andererseits jung, noch unerfahren, mit wenig vielleicht auch Kenntnissen über den Betrieb. Wie können Unternehmen darauf reagieren? Was kann man da machen, Herr Stettes? Das zeigt nochmal sehr deutlich, dass man genau im Einzelfall prüfen muss, macht jetzt Homeoffice oder mobiles Arbeiten Sinn? Wer profitiert davon? Wie sieht das dann beispielsweise mit den anderen Teammitgliedern aus? Wie kommt das bei denen an, wenn die möglicherweise nicht die, sagen wir mal, das schöne Häuschen im Grünen haben oder das Arbeitszimmer und vielleicht diese Möglichkeiten des Homeoffice nicht so in Anspruch nehmen können? Oder wenn ich Leute habe, die sagen, nee, ich möchte aus welchen Gründen auch immer lieber ins Büro kommen, in den Betrieb kommen und vor Ort arbeiten, auch zu festen Arbeitszeiten, und Sie haben jemanden, der oder die sagt, ich würde gerne auch die Arbeitszeiten so flexibilisieren, dass das meinen eigenen Wünschen und Präferenzen entspricht. Und das ist ein Abwägeprozess. Und das war vor Corona so, das ist wie gesagt jetzt ein bisschen untergeordnet und das wird nach Corona wieder so sein, wo man dann genau schauen muss, wo überwiegen Vorteile, nicht nur für die betroffene Person, die man dann in den Blick nimmt, sondern für das gesamte Team, gegebenenfalls für die Abteilung oder das ganze Unternehmen, und wo gibt es Nachteile, und auf Basis dieses Abwägeprozesses muss dann entschieden werden, in welchem Umfang und ob sowas dann möglich sein wird. Und das heißt, das ist kein Wunschkonzert und es geht auch nicht darum, ob eine bestimmte Person ihre eigenen Wünsche realisieren kann, sondern dann muss eben auch eine Führungskraft eine Entscheidung treffen am Ende des Tages und sagen, aus diesen und jenen Gründen kann ich dir den Wünsche, so wie du dir das vorstellst, nicht ermöglichen, unabhängig davon, dass dann natürlich auch noch Fragen einhergehen, wie sieht es dann aus mit der Arbeitsplatzausstattung zu Hause und wer finanziert die dann, wenn eigentlich das Unternehmen, die Führungskraft der Überzeugung ist, dass man das eigentlich nicht in dem Umfang leisten sollte. Das heißt also, das wird immer ein Abwägeprozess sein. Deutschlandfunk Kultur, Zeitfragen im Gespräch. Wir diskutieren über die Zukunft des digitalen Arbeitens. Unsere Gesprächspartner sind Bettina Kohlrausch vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Oliver Stettes vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, Martin Kschiftschinski vom Wissenschaftszentrum Berlin und Andreas Pfnür von der Technischen Universität Darmstadt. Jetzt habe ich registriert, es gab noch einen Widerspruch, eine Anmerkung, die gemacht werden wollte. Ich würde gerne noch ergänzen, Herr Pfnür. Was man aus immobilienwirtschaftlicher Sicht tatsächlich noch tun kann, ist, man kann die Mitarbeiter ja auch an dritte Arbeitsorte schicken. Wir haben die gleiche Befragung auch in Amerika gemacht und da sind diese dritten Arbeitsorte, Coworking Spaces, wie sie neudeutsch heißen, schon wesentlich verbreiteter. Und da haben wir die Frage gestellt, wie viel Zeit würdet ihr, wenn ihr frei entscheiden dürftet, eigentlich an welcher in welcher Situation verbringen. Und da haben die Amerikaner gesagt, 30% der Arbeitszeit würden sie gerne in dritten Arbeitsorten verbringen. Und das ist, glaube ich, eine gute Chance auch für Deutschland, dass wir tatsächlich mehr denjenigen, die zu Hause nicht vernünftig arbeiten können, warum auch immer, die Möglichkeit schaffen, dass sie ins Büro gehen, dort auch soziale Kontakte haben, möglicherweise dann nicht mit den Kollegen, die sie in einem eigenen Unternehmen haben, aber zumindest im sozialen Umfeld arbeiten können und da sozusagen das Beste aus beiden Welten holen. Also wir glauben sehr stark an zukünftige Arbeitswelten, in denen verteilte Arbeit stattfindet, wo ein gewisser Anteil zu Hause stattfindet, möglicherweise ein größerer Anteil dann auch an dritten Arbeitsorten und der dritte Anteil im Büro. Aber ein Zurück zu Vor-Corona-Zeiten, Frau Kohlrausch, sehen Sie auch nicht. Ich habe gelesen, die Hälfte der Menschen im Homeoffice, die würden das auch gerne, wenn Corona auch mal vorbei ist, weitermachen. Also die Frage, welche Perspektiven haben wir? Wir leben ja noch im Krisenmodus, aber was geschieht eigentlich, wenn wir irgendwann mal die Pandemie überwunden haben und wir frei entscheiden können, wer arbeitet im Homeoffice, wer zu Hause? Wird das dann so weitergehen oder wovon gehen Sie aus? Wie viel Homeoffice ist nötig? Wie viel ist auch sinnvoll? Wir haben auch versucht, das Homeoffice-Potenzial zu ermitteln, indem wir die Beschäftigten einfach selber gefragt haben, würden Sie sagen, dass Ihre Tätigkeit auch von zu Hause zu erledigen ist? Und da haben 40% gesagt, ja, das würden Sie sagen. Also das heißt, das Potenzial liegt dann bei 40%. Das IFO-Institut ist sogar auf 50% gekommen. Das DIW hat mal eine Untersuchung gemacht, die waren auch bei 40%. Man kann also sagen, irgendwas zwischen einem Drittel und 40% und 50% können zu Hause arbeiten. Und ich würde schon auch sagen, dass wenn die Beschäftigten das wollen, Betriebe auch in der Pflicht sind, es ihnen zu ermöglichen, auf der Grundlage von Freiwilligkeit. Und wir haben ja gesehen, dass selbst im November, als es schon auch wirklich sinnvoll gewesen wäre, wenn viele Leute zu Hause bleiben, weil es einfach zur Eindämmung des Infektionsgeschehens sinnvoll gewesen wäre, die Arbeitgeber dieses nicht ermöglicht haben. Und deshalb glaube ich, dass das nicht immer nur betriebliche Gründe sind, die im akuten Fall dagegen sprechen, sondern dass es auch einfach für Arbeitgeber, dass es da unter Umständen ein gewisses Misstrauen gibt, vielleicht auch fehlende Kultur, aber auch schon die Überzeugung, die arbeiten nicht, wenn sie nicht im Büro sind. Und ich schon deshalb glaube, wenn wir wollen, dass die Zahlen nicht wieder runtergehen, wir das schon mit dem Rechtsanspruch unterfüttern müssen, auch weil die Beschäftigten es wollen. Aber ich glaube auch zum Beispiel aus ökologischen Gründen ist das sinnvoll. Man hätte weniger Pendelverkehr. Man könnte auch zum Beispiel Paaren, also wie oft erlebt man, dass die Frau dann doch ihre beruflichen Ambitionen aufgibt, weil sie dann mit dem Mann hinterherzieht oder von mir aus auch umgekehrt, aber häufiger ist es eben die Frau. Also man hätte auch nochmal in Paaren ganz andere Möglichkeiten, berufliche Karrieren zu gestalten und aufeinander abzustimmen, wenn man weniger Präsenz in den Betrieben ermöglichen würde. Es gibt eine ganze Menge von Gründen, die dafür sprechen. Ich glaube aber nicht, dass das ein Automatismus ist. Herr Stettes, warum sind Sie gegen ein Recht auf mobiles Arbeiten? Naja, weil zunächst einmal die Frage, ob Homeoffice und in welcher Form es funktioniert, am Ende von vielen Faktoren abhängt, die vor Ort entschieden werden, von den Menschen, die dort arbeiten, zusammenarbeiten. Und ein Rechtsanspruch beispielsweise würde sich über sowas hinwegsetzen. Sie müssten sich also vorstellen, was das im Extremfall bedeuten würde, dass jemand, der oder die einen Wunsch hat, ins Homeoffice zu gehen, diesen Wunsch gegen den Willen des Arbeitgebers, der Führungskraft, der Arbeitgeberin durchsetzen könnte, die möglicherweise darin begründet ist, dieser Vorbehalt, weil man sagt, der Arbeitsprozess ist gestört, weil das Team, in dem die betreffende Person unterwegs ist, die wollen eben von 9 to 5 beispielsweise in Präsenz arbeiten und wenn da jemand herausbricht aus dieser Arbeitskultur dieses Teams, dann stört das Ganze. Und das ist etwas, worüber dann ein Arbeitsgericht entscheiden müsste. Und das ist aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Und es wird noch absurder, wenn man sich dann die Konsequenzen für Arbeitsplatzausstattung anschauen würde oder für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in einem solchen Fall, wo gegen den Willen der Arbeitgeberseite ein Homeoffice-Anspruch durchgesetzt wird. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, es gibt keine Pflicht eines Arbeitgebers, einem Wunsch nachzukommen. Es ist zweckmäßig und sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen als Führungskraft, als Unternehmen, wenn dieser Wunsch herangetragen wird, sich damit sehr sensitiv auseinanderzusetzen, ob und in welcher Form man diesem Wunsch nachkommen kann. Und dabei alle Faktoren abzuwägen, die eine Rolle spielen können, Zusammenarbeit, Eignung der Person, die Bereitschaft auch Verantwortung zu übernehmen, Eigenverantwortung zu übernehmen für die Planung der Arbeitsaufgaben, für die Einhaltung von Arbeitszeitvorgaben, für beispielsweise aber auch das Erreichen bestimmter Arbeitsergebnisse. Nicht jede Person ist dazu bereit und willens oder dazu in der Lage. Das ist auch nicht schlimm, aber das sind alles Umstände, die dazu führen können, dass man sagt, pass mal auf, so wie du dir das vorstellst, so können wir das nicht machen. Und das sind eben Dinge, die sehr, sehr spezifisch sind und von den Personen abhängen. Und da hilft auch kein Rechtsanspruch. Der würde in der Tat eigentlich nur zu mehr Rechtsunsicherheit führen und am Ende des Tages dazu führen, dass dann vor Gericht geklärt wird, in welcher Form Arbeit organisiert wird. Und das ist immer noch originäres Element, Weisungsbefugnis, wie gearbeitet wird, wo gearbeitet wird, wann gearbeitet wird, die auf Arbeitgeberseite ist. Und wenn man das Gefühl hat, mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin richtet mir das nicht so ein, wie ich das möchte, dann muss ich mir und darf ich mir auch ein anderes Unternehmen, einen anderen Arbeitgeber, eine andere Arbeitgeberin suchen. Und das ist eigentlich das am Ende des Tages, was darüber befinden wird und in welchem Umfang sich Homeoffice nach Corona durchsetzen wird. Was sind das für Vorbehalte, die da durchschimmern? Die Sorge, die arbeiten nicht so produktiv, die sind nicht mehr kontrollierbar, das wird schwieriger, oder was sind das für Vorbehalte? Na, die Vorbehalte, das klingt jetzt so negativ, aber wenn Sie das Gefühl haben aus der Erfahrung mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter, dass man ihr nicht zutraut, sozusagen die Arbeitsaufgaben eigenständig zu organisieren, dass eine Person beispielsweise das Thema sozusagen das Verwischen vom Privaten und Beruflichen damit nicht umgehen kann. Also der Klassiker ist, wir haben das ja gerade schon angesprochen an verschiedenen Stellen, dass ich zum Beispiel als Führungskraft schon mal abends um 22 Uhr eine E-Mail verschicke in mein Team hinein, aber klar kommuniziere, passt mal auf, das ist ein Thema, mit dem müssen wir uns die nächsten Tage mal auseinandersetzen, kümmert euch erst dann drum. Und wenn dann aber eine Person diese Mail erstens liest, darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss, und das zweitens das dann zum Anlass nimmt, sich schon mal Gedanken zu machen und am nächsten Tag mich als Führungskraft damit konfrontiert, nach dem Motto, ich habe das wie einen Arbeitsauftrag empfunden, obwohl das explizit ausgeschlossen war, dann sind das alles Umstände, die dafür sprechen können oder dafür sorgen können, dass ich als Führungskraft sagen muss, pass mal auf, mit dir im Homeoffice funktioniert das nicht im Regelbetrieb und du kommst lieber in den Betrieb zu den geregelten Arbeitszeiten und dann haben wir diesen Konflikt nicht. Also man kann ja auch E-Mails einfach abschalten. Es gibt Betriebe, die machen das, genauso wie man dann aber nicht mehr. Aber das ist betriebliche Notwehr, Frau Kohlrausch. Also da muss man den Leuten schon eine Eigenverantwortung zubilligen. Ja, was denn jetzt, wenn sie die Eigenverantwortung übernimmt, dann müssen sie ja nicht verbieten, das im Homeoffice so zu machen. Also ich glaube einfach, da gibt es schon Regeln. Wo ich absolut bei Ihnen bin, ist zu sagen, man kann nicht alles irgendwie im nationalen Recht regeln, sondern das muss aus den betrieblichen Bedarfen herausgeklärt werden. Deshalb würde ich ja auch die Betriebsräte mit entsprechenden Möglichkeiten der Regulierung ausstatten, weil die kennen die Situation vor Ort. Nur es ist, glaube ich, schon wichtig zu sagen, dass ein Arbeitsverhältnis kein Verhältnis ist, in dem zwei gleichberechtigte Partner an einem Tisch sitzen, sondern dass Beschäftigte einfach weniger Möglichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen und sie deshalb mit einem Rechtsanspruch auszustatten, der ja auch abgelehnt werden kann, wenn gewichtige betriebliche Gründe dagegen sprechen. Nur das muss dann eben begründet werden. Das, glaube ich, halte ich schon für wichtig, damit es tatsächlich auch dazu kommt, dass mehr Leute mobil arbeiten können. Herr Pnöhr, Herr Kschiftschinski, brauchen wir ein Recht auf mobiles Arbeiten? Also am Ende weiß ich gar nicht, ob auch mit einem Recht auf Homeoffice sich die Bedenken von Herrn Stettes nicht realisieren lassen. Das ist ja schon angesprochen worden. Es geht vor allem darum, die Beschäftigten auch etwas zu stärken und so ein bisschen die Beweislast so einen Tick umzukehren, dass der Betrieb einfach oder der Vorgesetzte nicht, die Vorgesetzte nicht willkürlich entscheidet, sondern wirklich auch darlegen muss, warum bestimmte Gründe, bestimmte Situationen gegen Homeoffice spricht. Und wenn man das in die Mitbestimmung mit reinbringt, da, also so wie ich die Betriebsräte kenne, gehen die auch damit wirklich pragmatisch um und würden auch niemanden ins Homeoffice unbedingt transportieren wollen in einer Situation, in der es nicht passt. Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob sich das auch mit einem Recht auf Homeoffice, diese Bedingungen nicht gut realisieren lassen, die Bedenken von Herrn Stettes quasi Rechnung getragen wird. Ich wollte noch einen Punkt anmerken, der dafür spricht, dass auch ein bisschen die Rechte zu stärken, aber auch die Mitbestimmung zu stärken. Weil ich glaube, dass in dem Moment, wo Homeoffice zunehmen wird, auch die Arbeit im Betrieb anders räumlich und auch von der Arbeitsorganisation her gedacht werden muss. Weil wenn wir 10-20% der Beschäftigten, sagen wir, oder der Arbeitszeit weniger im Betrieb sind, wird sich schon auch die Frage auch der Büros und der Räume stellen. Die Frage, wird das alles aufrechterhalten oder müssen wir da auch anders Teams anders organisieren, die Räumlichkeit der Arbeit anders organisieren? Und ich glaube, da zu diesem Thema fangen ja die Diskussionen in den Betrieben an. Und das wird sicherlich auch nochmal für die Mitbestimmung hochrelevant werden. Herr Pfnüher, dazu möchte ich vielleicht was sagen, weil gerne. Das genau mein Thema ist. Und wir haben sehr viel mit Unternehmen auch in dieser Studie gemeinsam gearbeitet, mit vor allen Dingen großen Unternehmen. Und was wir feststellen ist, wir haben ein ganz anderes Problem. Und das Problem ist, die Unternehmen hätten die Mitarbeiter gern wieder im Betrieb. Und die Mitarbeiter machen so mentales Accounting gerade. Ja? Warum sollte ich eigentlich in mein Firmenbüro gehen, obwohl es bei mir zu Hause viel schöner ist? Und die Unternehmen haben im Moment gerade die Sorge, dass die Mitarbeiter nicht mehr freiwillig so gern ins Büro zurückgehen. Und die bauen eher sogar noch Fläche auf. Das klingt ein bisschen absurd, aber es ist tatsächlich so. Dadurch, dass jetzt bis zum Vorstandsvorsitzenden jeder damit konfrontiert ist, wie wichtig die Büros sind für gute Arbeitsqualität und Arbeitszufriedenheit, sei es zu Hause oder im Büro, hat man gemerkt, wie wichtig eigentlich die Fläche ist. Gerade im War for Talents und durchaus auch in der Frage, was ich im Unternehmen eigentlich für eine Identität habe. Vieles definiert sich in Zukunft viel stärker über die Immobilien. Und die Unternehmen, die wir kennen, und das ist so ziemlich jedes DAX-Unternehmen in Deutschland, wird zukünftig eher Flächen aufbauen, die Qualität auch der Flächen viel, viel stärker verbessern, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber wie wird vielleicht sich die Frage. Bürowelt verändern, wenn wir doch davon ausgehen, und darauf deutet ja einiges, dass wir nicht in den Zustand der Vor-Corona-Zeit zurückkehren, dann hat das ja Auswirkungen, wenn ein Unternehmen dann feststellt, okay, wir haben jetzt nicht mehr 500 Beschäftigte gleichzeitig im Unternehmen, sondern es sind vielleicht so dauerhaft 200 im Homeoffice, dann ist da Bürofläche überflüssig. Wie verändert es die Bürowelt, diese Vorstellung vom festen Arbeitszimmer im Unternehmen? Ist das eine Vorstellung, die dann antiquiert wirkt? Das wird sich zeigen in Zukunft. So richtig wissen wir es noch nicht. Wahrscheinlich wird es zwei Welten nebeneinander geben. Zum einen wird das eintreten, dass um der Mitarbeiter willen, um im Employer Brand, also in der Situation, in der Wahrnehmung am Arbeitsmarkt als Unternehmen besser dazustehen, wird man größere Büros und wertvollere Büros, also ansprechendere, wertigere Flächen in besseren Lagen schaffen. Das ist die eine Welt. Und die zweite Welt ist, dass wir erleben werden, dass die Mitarbeiter von sich aus sagen, wir möchten gerne unseren festen Arbeitsplatz, weil wir dort produktiver sein werden. Die Arbeitswelt der Zukunft verändert sich und die Mitarbeiter werden spüren, und das zeigen eigentlich auch unsere Forschungsergebnisse im Projektmanagement, die Mitarbeiter werden spüren, ich brauche mein Gegenüber wieder. Das heißt, gerade agiles Projektmanagement, überhaupt Projektmanagement-Tätigkeiten erfordern, dass man seinem Projektkunden und seinen Kollegen wieder gegenüber sitzt, wirklich räumlich gegenüber sitzt. Und da werden die Mitarbeiter von sich aus an die Unternehmen die Forderungen stellen, bitte organisiert uns wieder feste Arbeitsplätze, feste Zuweisungen, zumindest für die Dauer von Projekten. Und das sind eigentlich jetzt auch die modernsten Arbeitsplatzkonzepte, die wir kennen, wo zumindest für die Dauer von Projekten Mitarbeiter wieder in festen Zusammenhängen arbeiten können. Aber es gibt auch die Beispiele, wo Unternehmen schon sehr konkret überlegen, ein Drittel von der Deutschen Bahn habe ich es gehört, von Vodafone, bei den Banken auch, die sagen, naja, 10-30% der Fläche brauchen wir eigentlich nicht mehr. Herr Schröder, das sind die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, die möglicherweise seit 2007, 2008 Flächen beständig aufgebaut haben und die eigentlich in der Dauerkonjunktur waren und die, man kann es vielleicht mit dem saloppen Wort sagen, sich fett gefressen haben in Immobilienflächen und eigentlich nie mal reingemacht haben. Da gab es keinen Controlling-Prozess in der Zwischenzeit. Und da erhören wir von vielen Unternehmen, dass jetzt die Corona-Situation zum Anlass genommen wird, um einfach Flächen abzubauen, wie auch an anderer Stelle aufgeräumt wird, aber gerade auch in den Flächenbeständen. Das hat eigentlich nichts zu tun mit den neuen Arbeitswelten. Ja, ich muss sagen, ich bin gespannt, wie sich das ausspielt, weil auf der einen Seite gebe ich Ihnen recht, auch was ich an Studien kenne, ist diese feste Konstellation auch im Büro, am Arbeitsplatz, durchaus auch für die Produktivität wichtig. Zugleich merke ich schon auch in vielen Betrieben, jetzt gerade in Gesprächen, da geht es vielleicht oftmals gar nicht jetzt darum, Flächen zu verkaufen, aber da gibt es doch oftmals Druck, wie viel haben wir Büro, wir brauchen Labore, die müssen ausgeweitet werden. Das heißt, da wird jetzt nochmal über die Verteilung von Fläche nochmal neu gesprochen und diskutiert. Und wie man da eine konstruktive Lösung findet, die die neue Flexibilität auffängt und zugleich den ökonomischen Restriktionen auch gerecht wird. Das halte ich wirklich für eine schwierige Frage. Herr Schinze, das ist eine sehr schwierige Frage. Vielleicht noch eine Information von meiner Seite dazu. Wir haben im Jahr 2020 eine Studie gemacht. Da haben wir die DAX-Konzerne befragt, was sie eigentlich an Veränderungen in ihren Flächenbeständen planen. Und dort haben wir zur Antwort bekommen, dass in den nächsten 10 Jahren, und das sind höre und schreibe 60% der Flächen, die zukünftig prozessgerecht umgestaltet werden müssen. Das heißt, diese immobilienwirtschaftliche Transformation, die notwendig ist, um den Strukturwandel der deutschen Wirtschaft voranzubringen, umfasst 60% aller Flächen, also inklusive auch natürlich der Büroflächen. Und da findet eine Veränderung statt. Da spielt dieses Thema Work from Home eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Also da wird sowieso Großreine gemacht werden. Und dann ist die Frage, was wir am Ende haben werden. Und ich bin bei Ihnen. Wir werden dann sehen, wie viel Prozent der Flächen stationär sind und wie viel Prozent wir dann möglicherweise auch in Coworking-Centern oder in mobilen Arbeitswelten haben werden. Ich glaube an diese Mischung der Flächen, aber ich glaube auch ziemlich fest daran, dass die meisten Firmenarbeitsplätze dann wieder stationär sein werden. Nun wird die Digitalisierung ja viel mehr verändern als nur die Frage, wo ist mein Arbeitsplatz, sondern auch Arbeitsprozesse verändern sich in den Unternehmen. Vieles wird über Plattformen ablaufen. Es werden auch Tätigkeiten aus Unternehmen heraus verlagert werden können. Das ist auch ein Prozess, der jetzt schon längst im Gange ist. Stichwort Crowdworking, wo vieles ganz flexibel über selbstständige Arbeit organisiert werden kann. Wenn wir das noch in Betracht ziehen, wo stehen wir da, was die Veränderungen anbetrifft? Erleben wir da so eine Zäsur jetzt in den nächsten Jahren? Also wir sehen, es hat im Moment ja eine bestimmte Nachfrage oder die Nachfrage zugenommen nach bestimmten Tätigkeiten, nach Essenslieferdiensten. In diesen Bereichen sehen wir ja, dass Plattformarbeit expandiert. Ansonsten muss ich aber sagen, jetzt durch Corona bedingt, jetzt durch die Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, so einen Schub an Plattformisierung sehe ich noch nicht so stark. Vielleicht eher, sagen wir mal, Outsourcing im klassischen Sinne. Wir hatten jetzt auch Gespräche in ein, zwei Unternehmen, wo die Erfahrung der mobilen Arbeit dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, eigentlich könnten wir Personalservice dann doch rausgeben. Man sieht, das funktioniert über die Ferne. Das heißt, da kamen solche Entwicklungen neu ins Spiel. Auch mal der Gedanke der Digitalisierung und Automatisierung bestimmter Prozesse, die eigentlich schon längst hätten auch digitalisiert sein sollen. Das heißt, da gibt es einen bestimmten Schub, aber keinen eigentlich radikalen Bruch, muss ich sagen, aus meiner Sicht zumindest jetzt in der Corona-Situation. Wenn ich das ergänzen darf, wir beobachten in unseren Studien, dass viele dieser, sagen wir mal, Vorhersagen, Projektionen, die mit dem technologisch Möglichen arbeiten, das gilt für den Einsatz von flexiblen Beschäftigungsformen wie Plattformarbeit, aber auch das für die Frage, inwiefern digitale Technologien es ermöglichen, Aufgaben oder Tätigkeiten zu automatisieren, dass das in der Realität sich meistens dann ganz anders darstellt. Das Problem bei dem Thema Plattformarbeit ist, wenn man diesen Begriff sich anschaut, das ist ein sehr heterogenes Phänomen. Und je nachdem, welche Studien Sie sich dort anschauen, haben Sie dort sozusagen den Uber-Fahrer oder die Uber-Fahrerin oder den Essenslieferanten mit dem Fahrrad genauso drin vorzufinden wie diejenigen, die auf eBay oder Amazon oder dergleichen irgendwelche Sachen verkaufen oder bei Airbnb ihre Wohnung verkaufen. Das ist ein sehr heterogenes Phänomen und es wird sich zeigen, ob Unternehmen beispielsweise andere Möglichkeiten der Frage, was soll ich selber machen oder wo setze ich auf einen spezialisierten Dienstleister, ob sich das so grundlegend durch das Thema Plattform verändern wird. Ich bin da noch sehr zurückhaltend, weil die meisten Unternehmen signalisieren, dass sich ein Großteil der Aufgaben, die sich in den Unternehmen stellen, gar nicht so einfach sagen, über eine anonyme Plattform durch anonyme Dienstleister dann herstellen lassen. Wir haben immer wieder Beispiele, wo die dann aufgeführt werden, aber das ist dann nicht der Kern dessen, was eigentlich in den Unternehmen an Aufgaben und Arbeiten verrichten wird. Deshalb, das muss man im Auge behalten, weil das eine spannende Erwerbsform ist, wo sie ja nicht nur in Anführungszeichen die beschäftigte Person haben und eine, ich sage jetzt mal Auftraggeberin oder Auftraggeber auf der anderen Seite, sondern dazwischen noch eine Plattform geschaltet haben. Und das ist eine interessante Konstellation und die müssen und werden wir im Auge behalten. Eine Konstellation, die ja die Gewerkschaften auch sehr kritisch sehen, Frau Kohlrausch, weil dahinter die Sorge steht, dass da arbeiten, die jetzt sozialversicherungspflichtig in den Unternehmen angesiedelt sind, aus den Unternehmen herauswandern könnten, in die Selbstständigkeit in Form von Solo-Selbstständigen erledigt werden könnten. Es gibt die Beispiele dafür, auch durchaus im Bereich schon auch von Ingenieursarbeiten oder Entwicklungsarbeit, wo sowas auf Plattformen ausgelagert wird und dann Fachkräfte aus der ganzen Welt da sich dran beteiligen können. Wie real ist diese Sorge, dass Arbeit entwertet wird oder auf jeden Fall prekärer werden könnte? Ich glaube, die Sorge ist schon begründet. Ich würde auch sagen, dass es jetzt durch die Corona-Pandemie da nicht unbedingt zu einer Beschleunigung gekommen ist, aber dass es diese Entwicklung eben gibt. Und auch da stellen sich einfach wieder neue Regulierungsbedarfe. Also die Frage ist dann zum Beispiel, was ist ein Betrieb zum Beispiel? Und auch wenn der Betrieb sich als Organisationsform verändert, also wie jetzt auch im Homeoffice, wenn Menschen also vielleicht gar nicht mehr so oft da sind, stellt sich natürlich schon auch die Frage, wie organisiert man die oder wie kann auch ganz konkret ein Betriebsrat, wenn es ihn gibt, seine Leute noch erreichen? Also all diese, auch da gibt es einfach dann neue Fragen, stellen sich neue Fragen, wie können sich Beschäftigte organisieren, wie können Beschäftigte erreicht werden, wie können auch in anderen Beschäftigungsformen sichergestellt werden, dass sie gut abgesichert sind. So dass ich schon denke, dass wir darüber nachdenken müssen, wie sich die Arbeit verändert und wie wir sicherstellen können, dass da die Standards, die wir im Sozialmodell Deutschland erkämpft haben, eben nicht verloren gehen. Es hatte ein Gerichtsurteil des Bundesarbeitsgerichts gegeben vor wenigen Monaten, im Dezember, aber veröffentlicht worden ist es jetzt erst vor wenigen Wochen, wo einem sogenannten Crowdworker, also selbstständigen Arbeiter, der über Plattformen seine Aufträge für ein Unternehmen verrichtet hat, dem der Status eines abhängig Beschäftigten zuerkannt worden ist. Also die Frage Selbstständigkeit, wie weit kann man das dehnen? Wie wichtig sind solche Urteile? Mich hat das auch überrascht, auch im positiven Sinne. Jetzt muss man aber schon sehen, ich glaube auch von dem Urteil her, dass die Bedingungen, unter denen dort auch der Status eben auch einer Beschäftigung anerkannt wurde, bei weitem nicht für alle Plattformarbeiterinnen, Arbeiter, Crowdworker gelten. Das heißt, diese eindeutige Abhängigkeit auch in dem Umfang einer quasi Vollzeittätigkeit von einer Plattform ist oftmals nicht gegeben. Wir haben ja auch viele Personen, die das im Nebentätigkeitsmodus machen oder für mehrere Plattformen in unterschiedlichen Arten arbeiten. Das wird sich schwieriger in das klassische Modell einer abhängigen Beschäftigung bringen lassen. Und ich glaube, da ist es, das wird auch, glaube ich, auch hier auch diskutiert auf verschiedenen Ebenen, nötig, über neue Modelle nachzudenken. Wie können wir bestimmte soziale Standards, Rechte, auch Interessenvertretungsrechte neu denken, wenn wir eben keinen Betrieb haben, keinen Betriebsrat? Da bin ich, muss ich sagen, selber auch noch im Arbeitsmodus. Welche neuen Formen können wir uns da ausdenken? Das war die Sendung Zeitfragen im Gespräch. Wir haben gesprochen über die Zukunft des digitalen Arbeitens. Unsere Gesprächspartner waren Bettina Kohlrausch vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Martin Kschiftschinski vom Wissenschaftszentrum Berlin und Andreas Pfnür von der TU Darmstadt.